Abschnitt 96 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. De drei Vügelkens. Es ist wohl dusend und mehrere Jahre hin. Da wären hier im Lande luter kleine Könige. Da hätt auch einer ob den Keuterbär gewohnt. Der ging's auch gern ob de Yacht. Also nun mal mit seinen Jägern vom Schlotte her Ruttrock höhen, hüteten, unter den Berge drei Mäkens ihre Köge, Kühe. Und wie sei den König mit den vielen Lühen, Leuten seien, so reibt der Ölleste den anderen beiden Mäkens Toe und wies ob den König, »Hello, hello, wenn ich den nicht kriege, so will ich keinen.« Da antwortete Zweide, ob der andere siede vom Berge, und weiß ob den, der dem Könige rechter Hand ging, »Hello, hello, wenn ich den nicht kriege, so will ich keinen.« Da reibt der Jüngeste und wies ob den, der linke Hand ging, »Hello, hello, wenn ich den nicht kriege, so will ich keinen.« Dat wären aber's de beiden Ministers. Dat hörte der König alles. Und als er von der Yacht heime kommen war's, leitete de drei Mäkens zu sich kommen und fragete se, was sie da gestern am Berge secht hätten. Dat wollen sie nicht singen. Der König froch aber's, der Ölleste, ob sie ihn wohl zum Manne heben wülle. Da sechte sie ja, und ihre beiden Süstern frigeten de beiden Ministers. Denn sie wären alle drei scheun und schier, klar und schön von Angesicht, besonders die Königin, die hatte Haare, also flass. Die beiden Süstern erwast kriegen keine Kinder, und als der König mal verreisen mußte, lädte es so zur Königin kommen, um sie obzumunnern, denn sie war's gras schwanger. Sie kriegte einen kleinen Jungen, der hatte einen ritschrohen, roten Stern mit ob der Welt. Da sehen de beiden Süstern, eine tor annern, se wollen den hübsken Jungen in't Water werpen. Wiesen darin worpen hatten, ich glöwe, et ist de Wese, wisst, da flüchten Vügelken in de Höchte, dat sank, tum Daude bereit, ob wie denn Bescheid tum Lilienstruß, wacker Junge, bist du's? Da dat de beiden hörten, kriegen se der Angst ob'm Liewe und magten dat sofort kämen. Wie der König ne Hus kam, sehten sie zu ihm, die Königin hätte einen Hund kriegen. Da sagte der König, wat Gott deiet, dat is wohle dorn. Et wohnte aber ein Fisker an den Water. De fiskete den kleinen Jungen, wie er herut, also noch even lebendig war's. Und da sie ne Frau keine Kinder hatte, fütterten sie'n ob. Na ein Jahr war's der König wie verreist, da kriegte Königin wie ein Jungen. Den nahmen de beiden falsken Süstern und warpenen auch in't Water. Da flücht das Vögelken wie in der Höchte und sank, tum Daude bereit, ob wie denn Bescheid tum Lilienstoß, wacker Junge, bist du's? Und wie der König zurücke kam, sehten sie zu ihm, de Königin hätte wie ein Hund bekommen. Und hei sechte wie, wat Gott deit, dat is wohle dorn. Awas de Fisker trock düsen aug ut den Water und förden ob. Da verreisete de König wie, und de Königin kriegen klein Mäken. Dat warpen de falsken Süstern aug in Water. Da flücht dat Vügelken wie in de Höchte und sank, tum Daude bereit, ob wietern Bescheid tum Lilienstruß, wacker Mäken, bist du's? Und wie der König nach Hus kam, sehten sie zu ihm, die Königin hätte ne Katte kriegt. Da wurde der König böse und leit sie ne Fru in't Gefängnis mieten, da hätt sie lange Jahre inzitten. De Kinder wären unterdes anewassen, da ging der Ölleste mal mit andern Jungens herut zu fisken. Da wüllt ihn der andern Jungens nicht wisken sich heven und sagt, du Fündling, gar du Diener Wege. Da ward er ganz bedröwet und fragt den ohlen Fisker, ob dat wahr wäre. De vertellt ihn, dat er mal fisket hätte und hätte ihn und dat Water trocken gezogen. Da sagt er wolle fort und sien Täten, Vater Söken. Der Fisker, der beteten, er möchte doch blieben, aber das Tee litt sich gar nicht hallen, bis der Fisker tollest togift. Da gift er sich ob den Weg und geht mehrere Tage hineinander. Endlich kümmt er vor ein Graut allmächtig Water, davor steigt ne ole Fru und fiskede. »Guten Tag, Moor«, sagte der Junge. »Groten Dank.« »Du süßt da wohl lange fisken, eh du n Fisk fängest. Und du wohl lange söken, eh du den Teiten findst. Wie wußt du denn der da öwert Water kümmen?« sagte de Fru. »Ja, dat mag Gott witten.« Da nimmt de ole Fru ihn ob den Rücken und trachten der durch, und he sücht lange Tiet und kann sie in Teiten nicht finden. Also nun wollen ja vorüber is, da trägt der Zweite auch gut und will sie nen Brauer söken. He kümmt an dat Water und da geitet ihn ebenso, als es in Brauer. Nu was nur noch de Tochter allein zu Hus, de jammerte so viel na ehren Brauern, dat se ob lässt auch den Fisker bat, he möchte se träken lauten, se wolle ihrer Brokers söken. Da kam se auch bi den grauten Water, da sehde se tor der ollen Fru, guten Tag, Moor. Groten Dank. Gott helpe ju bi juen Fisken. Also de ole Fru dat hörde, da ward se ganz fründlich und roch se übert Water und gab er ne rohe, Rute. Und sehde tu er, nu ga man jümmer ob düsen Wege to, meine Tochter, und wenn du bi einen groten, zwarten Hund vorbeikümmst, so musst du still und driest und ohne zu lachen und ohne ihn anzukieken, vorbeigahn. Dann kümmest du an grot open Schlott, open Söll, Schwelle, musst du der Ruhe fallen lauten und straks durch dat Schlott an den andern Sedewehr hier rotgorn. Da is ein ollen Brunnen, da ruht is ein groten Baumwassen, daran hänget ein Vogel im Buhr, den nimm af. Dann nimm noch ein Glas Water ut den Brunnen und gau mit düsen beiden den sülvigen Weg wieder zurücke. Ob den Sül nimm de Ruhe auch wieder mit. Und wenn du dann wieder wie den Hund vorbeikommst, so schlah ihn in't Gesicht, aber so tu, dat du ihn treppest. Und dann komm nur wieder to mi zurücke. Da fand sie et gerade so, als er de Fru et sagt hatte. Und ob den Rückwege, da fand sie de beiden Brauer, der sich de halbe Welt durchsöcht hatten. Se ging zusammen, bis wo des warte Hund an den Weg lag, den schloch sie in't Gesicht, da wordet n schönen Prinz, de geit mit ühnen bis an dat Water. Da stand da noch de olle Fru, de frögete sich sehr, da se alle wie da wören, und trog se alle öwert Water, und dann ging se auch weg, denn se war's nu erlöst. Die anderen aberst gingen alle nach den ollen Fisker, und alle wären froh, dat se sich wie erfunden hatten, den Vogel aberst hüngen se an der Wand. De zweite Sohn kunne aberst nicht o Huse rasten, und nahm Flitzebogen und ging ob de Yacht. Wie he Möhe war's, nahm he seine Flöte piepen und magte ein Stücksken. De König aberst wär auch ob de Yacht und hörde dat. Da ging er hin, und wie hier den Jungen trab, so sehde he, weh hätt die verlöft hier zu jagen? Oh, neimes, niemand. Wen hörst du dann to? Ich bin den Fisker, sin Sohn. De hätt ja keine Kinder. Wenn du't nit glöwen wußt, so komm mit. Dat dehe de König und frag den Fisker, de vertelle ihn alles, und dat Vögelken an der Wand fing an zu singen. De Möhme, Mutter, sitt allein, wohl in dat Kerkerlein. O König, edles Blut, dat sind dine Kinder gut. De falsken Süstern beide, de dehen de Kinderkes Leide, wohl in des Waters Grund, wo se de Fisker fund. Da erschraken se alle, und de König nahm den Vogel, den Fisker und de drei Kinder mit sich nach dem Schlotte und leit dat Gefängnis upsluten, und nahm sie ne Fru wie er herut, de was averst ganz kränkisch und elendig worn. Da gab er de Tochter von den Water ut den Brunnen zu trinken, und da ward se frisk und gesund. de beiden falsken Süstern wären awerst verbrennt, und de Tochter frigete den Prinzen. Ende von Abschnitt 96, gelesen von Carlsson.